Mir ging es auch ähnlich wie dir. Ich dachte mir, komm, jetzt machst du dieses ConnenWiki schon 7 Jahre, langsam weißt du doch mal alles. Und dann kommt hier dieser Secret Report oder die Geheimakte daher. Und ich lese wirklich und bin nur am Staunen, was denn da alles drin steht. Hallo und herzlich willkommen zum 83. ConnenCast. Heute ein Themenpodcast zu Band 83, also der 83. Themenpodcast zu Band 83. Alles perfekt, der beste Podcast überhaupt. Und ich bin nicht alleine hier, denn mit dabei ist auch Olli. Hallo Olli. Ja, hallo zum heutigen, ja, besonderen Cast, das Jubiläum sozusagen vielleicht in diesem Jahr. Genau, und mit dabei ist auch zum zweiten Mal nach dem News-Podcast Nummer 2 Shadi. Hallo Shadi. Hi, ich wurde freundlicherweise wieder eingeladen. Freue mich auch dabei zu sein und ja, freut mich. Und mit dabei ist auch, wie sollte es anders sein, unser Stargast. Herzlich willkommen, Kevin. Schönen guten Abend und 83 und 83 ist kein Zufall. Die Idee kam mir schon vor 3 Jahren, also alles perfekt geplant. Und abgestimmt auf den heutigen ConnenCast-Abend. Genau, schon bevor es den ConnenCast eigentlich gab, wussten wir, ja, wenn Band 83 irgendwann mal rauskommt, Audio-News, dann machen wir dazu den 83. Podcast. Genau, Audio-News hieß es damals ja noch. Die ganz, ganz alten Hörer, die schon ganz lange dabei sind, werden sich erinnern. Also ihr dann könnt auch jung sein, aber vielleicht kennt ihr auch die alten Folgen einfach. Ja, wenn nicht, gerne mal reinhören, sind alle bei iTunes verfügbar. Hier schon die Verweise vorab. Ja, sehr gerne. Und zu ganz zu Beginn auch noch ein kleines Dankeschön an EMA. Nicht wahr, Kevin? Was hat es denn damit auf sich? Ja, damit hat es auf sich zum einen, dass wir ein paar Bände gesponsert bekommen haben. Wie du sagst, von EMA. Hier geht also ein Dank an Sandra und Steffen. Vielen Dank für die Bände, vielen Dank für das Vertrauen, vielen Dank dafür, dass wir die Bände schon 16 Tage vor Erscheinungstermin in den Händen halten durften. Eine Ehre, die nicht jedem zuteil wird, jedenfalls nicht denen, die außerhalb von EMA und den Egmont Verlagsgesellschaften arbeiten. Herzlichen Dank für die Bände. Ihr habt unsere Vorschau, unsere exklusive Vorschau auf den Secret Report schon gesehen. Das war fürs Auge, jetzt kommt was für die Ohren. Viel Spaß mit dem ConnenCast. Ja, und das sogar schon vor Erscheinen des Bandes. Juhu! In den normalen Läden, nicht wahr? Richtig. Genau, ja. Auch von meiner Seite aus vielen, vielen Dank an EMA, die uns die Bände zur Verfügung gestellt haben, weswegen wir jetzt den Podcast das erste Mal in der Geschichte überhaupt und das beim 83. Podcast zu Band 83 vor Release des Bandes, also vor dem offiziellen Release herausbringen können und euch schon vorab informieren können. Also es ist eine besondere Ehre heute und ich würde sagen, wir haben genug um den heißen Brei herumgeredet, war aber wichtig. Dennoch fangen wir jetzt an und den Band zu besprechen, wie ihr es gewohnt seid. Und da schauen wir zunächst mal auf das Cover, also das Titelbild des Bandes. Was kriegen wir denn da zu sehen? Nun, einen ziemlich mürrisch dreinblickenden Tonnen und eine Brücke im Hintergrund. Genau, damit haben wir schon alles gesagt, was es zu dem einen Fall zu sagen gibt. Genau, das spielt natürlich auf einen bestimmten Fall an, den ich euch später vorstellen werde. Davor aber, man hat sich diesmal für eine Art, im Schriftzug, diesmal für eine Art Weinrot entschieden. Im japanischen Original ist das Rot ein wenig heller gehalten, insofern aber ziemlich originalgetreu, dieses Mal jedenfalls. Was gibt's noch? Genau, ja, das Weinrot, wie du es nennst, das gab's ja zuletzt bei Band 72. Habe ich noch extra nachgeschaut. Ja. Machen wir ja gerne. Ja, sehr gerne. Also auch schon einige Bände her. Sehr schön, dass es nach so einer kleinen Ewigkeit mal wieder auftaucht. Jetzt ist es wieder da. Weinrot, Band 83. Wo du gerade das Weinrot ansprichst, das spricht ja wie der Hintergrund auch auf einen Fall im Band quasi an. Und zwar in dem Fall auf den ersten Fall. In dem geht es ja auch quasi um die Farbe Rot. Und ich weiß jetzt gerade nicht, wer ihn vorstellt, aber ich mach das, ja. Freut euch schon mal drauf. Ja, wir freuen uns alle drauf. Ja, beim japanischen Cover, das ich auch vorliegen habe, da ist auch eine Brücke zu sehen, wie auch beim deutschen Cover, aber wie gewohnt ist es natürlich ein anderes Motiv im Hintergrund. Das heißt, in beiden Fällen eine Brücke. Im japanischen Band liegt der Fokus bei der Brücke vor allem auf den Menschen, die da drauf sind. Ja. Bei der Brücke auf dem deutschen Cover, da ist vor allem eher die Hintergrundbeleuchtung wichtig. Ja, genau, die Beleuchtung ist da sehr im Vordergrund. Wenn man den Fall in Erinnerung hat, den wir euch ja wie gesagt noch vorstellen werden, auf den diese Brücke anspielt, dann kann man schon sagen, dass das japanische Cover besser ist, denn die Menschenmasse ist ja Teil dieses Falls. Also ich finde, das japanische Cover, also das Bild ist zwar besser, aber das deutsche wirkt ansprechender. Das finde ich auch so, genau. Hast du gut wiedergegeben, was ich denke, Kevin. Okay. Vielen Dank, kannst du Gedanken lesen? Noch nicht. Kann ich mich anschließen. Finde ich auch, das deutsche Cover ist dieses Mal ja wesentlich leuchtender als das japanische, obwohl halt das japanische mehr das Original wiedergibt. Halt auch die Brücke ist ja leicht gerundet. Okay, der Buchrücken? Genau, auf dem Buchrücken geht es ja weiter mit der Geschichte von Conan, der ja, ich weiß gar nicht mehr, der ist ja jetzt im Tennisball also, ausgewichen. Genau, ja, da ist jetzt ein Tennisball auf ihn zu, er ist dem ja ausgewichen letztes Mal und nun... er sitzt auf dem Boden, nachdem er ausgewichen ist, und schaut sich um, nämlich blickt er gerade nach links. Genau. Schaut er sich um? Für mich sieht das so aus, als wenn er an der Wand horcht. Vielleicht aber liegt es auch daran, weil der Band da zu Ende ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass der Hintergrund des Bandes eine Wand ist. Könnte alles sein, was da jetzt passiert. Wir werden es dann die nächsten Bände erfahren. Ich habe das Gefühl, er sieht da schon das nächste Hindernis auf ihn zukommen. Baseballschläger, Kescher, was hatten wir nicht alles? Radpfanne. Ja. Tennisschläger zum Ball. Wird noch hinterher geworfen. Ja, also was passiert, werden wir noch erfahren, hoffe ich mal stark, in den nächsten Bänden. Die sind ja schon angekündigt. Außer Ema beschließt, mit ihrem Sitz umzuziehen. Genau. Dann gucken wir auf die Rückseite. Da haben wir wie immer eine Inhaltsangabe, die ich diesmal sehr schön finde. Auch nicht zu lang, nicht zu kurz. Genau richtig. Gibt einen guten Einblick in alle Fälle des Bandes, also insgesamt sehr schön. Kann ich nur so stehen lassen, ja. Schöne Beschreibung, Inhaltsangabe. Ja, was dich aber sehr verwundert haben dürfte, Kevin, da du ja nur den deutschen Manga liest, ist die Person im Schlüsselloch. Ja, in der Tat. Wen sehen wir denn da? Also, ich habe keine Ahnung, aber diese Augen, die haben es mir von Anfang an angetan. Was sagst du zu den Augen? Ja, die sehen den Augen einer anderen Person oder andere, von zwei anderen Personen ziemlich ähnlich, möchte ich meinen. Und von daher könnte ich Vermutungen anstellen, die ich im Moment aber wohl eher unterlassen werde. Genau, für Theorien ist ja unser Conan-Forum da, conanforum.org. Oder auch vielleicht mal ein spezieller Podcast dazu, wer weiß. Zu Sera hatten wir damals schon einen gemacht, um mal beim Thema zu bleiben mit den Augen, zu Akaya auch. Also ja, jetzt ist klar. Ne? Theorien-Podcasts zuhauf. Gut, dann der Preis 6,50 €, 6,70 € in Österreich. Mystery-Verweis, EMA-Logo. Für die Schweizer kostenlos. Genau, für die Schweizer kostenlos. Und dann blättern wir auch schon mal auf den Band. Da sehen wir ja direkt ein Messer auf Aoyama zufliegen. Tot. Schon wieder. Ja, genau. Und ein sehr netter Hinweistext von Aoyama. Finde ich ja immer sehr amüsant, was er dort schreibt. Das war, ich muss ehrlich sagen, dieses Mal war es wirklich lustig. Ansonsten denke ich immer irgendwie, es ist so ein alter Mann, der nicht weiß, was er sagen muss oder will. Aber hier, das war lustig. Er könnte ja mal ein paar Hintergrundinformationen zur Serie preisgeben, aber nö, stattdessen schreibt er über alte Bekannte und ich meine, was soll's. Also lass ihn reden. Ja. Ist immer ganz nett, finde ich. Letzten Bände war es nicht ganz so nett. Jetzt ist es wirklich lustig. Also ich musste auch sehr lachen. Ich hatte es auch amüsiert, muss ich zugeben. Oh, sogar dich, ja? Dann war es schon echt gut. Dann war es gut, ja? Dann auch. Dann war's also, gut. Komm. Ja, dann noch ein kurzer Blick auf die Personen, die am Band beteiligt waren, die ich diesmal nicht aussprechen möchte, haben wir zu Beginn schon genannt, teilweise. Die anderen kann ich nicht aussprechen. Das wird nicht besser. Großer Dank natürlich auch an Josef Scharnel und Matthias Wissnet, die den Band wieder fleißig übersetzt haben. Oh ja. Sehr super. Die beiden Namen kann ich noch aussprechen, die anderen sind schwierig. Ja, dann mache ich mal weiter Nämlich war in dieser ersten Auflage verantwortlicher Redakteur Steffen Hautog. Dann gibt es noch Claudia V. Philhauer oder Willhauer und Theresa Lindenstroth bzw. Lindenstroth. Ja, irgendwann finde ich raus, wie die Namen wirklich ausgesprochen werden. Ich das auch. Bleibt ein Mysterium. Ich bin für Stroth und Philhauer. Bei Band 100 frage ich mal nach, wenn wir den haben. Ja. Dann gehe ich dem Mysterium auf den Grund. Es gibt immer nur eine Wahrheit und Philipp findet sie. Und wir finden sie, ja. Genau. Alles klar, gehen wir weiter zum alternativen Cover. Genau, da sehen wir schon seit Band 81 Shinichi, der ein Tablet. Höchstwahrscheinlich ein iPad daran angelehnt hat, wo er Conan hochschiebt, sieht ja ein bisschen so aus, und der sich verzweifelt versucht, im Bild Hilfe, ich bin im Video gefangen! Ja, verrückt eigentlich. Jedenfalls, das ist das deutsche alternative Cover. In Japan allerdings erwarten uns Shinichi und Conan, die ein Notizbuch halten. Shinichi sieht aus, als wäre er am Rätseln, während Conan Blick verrät, er hat das Rätsel durchschaut. Genau, ich wusste, dass du darauf ansprichst, Kevin, das japanische alternative Cover auch sehr schön. Ja, sehr schön. Im Deutschen wird ja immer ein Titel oder alternatives Cover für 5 Bände verwendet, das ist ja gängig, bis auf eine Ausnahme. Und langweilig. Genau, leider sehr langweilig, aber sind wir ja schon gewohnt, von daher keine große Überraschung. Nein. Hierzulande. Ja, dann der Hinweis, was bisher geschah, wir kennen es auch, der gleiche Text. Ja. Dann der Inhalt mit diesmal nur 10 Kapiteln, ja, ausnahmsweise. Komisch. Was ist da das los? Erste Mal seit Band 50, meine ich. Danach gab es immer 11 Kapitel, jetzt wieder nur 10. Dafür aber ein Sonderabschnitt hinten, Detektiv Conan, die Geheimakte. Wozu Kevin ja auch schon eine exklusive Vorschau gemacht hat. Genau. Und auf die wir später natürlich noch eingehen werden, hier in diesem Podcast. Aber zunächst besprechen wir selbstverständlich die 4 Fälle oder 10 Kapitel, die davor im Band abgedruckt sind. Und wir beginnen mit dem ersten Fall, beziehungsweise Kapitel 1, 2 und 3, wozu es ja auch schon ein Kapitel im vorigen Band gab. Der Fall geht jetzt hier in Band 83 weiter und den wird uns Olli vorstellen. Bitteschön. Ja, der Fall, wie gesagt, setzt dort fort, wo der andere Band aufgehört hat, sonst wäre es ja auch ziemlich traurig. Es ging darum, dass Sera zusammen mit Sonokoran und Conan in eine Waldhütte gefahren ist, weil sie dort mysteriöse Vorkommnisse aufklären mussten, die mit roter Farbe zu tun haben, sag ich mal so. Und es hörte da auf, dass Ran und Sonoko zusammen mit Sumika, einer Person, die da in dem Haus wohnt, die wollten zusammen baden gehen. Und plötzlich finden sie halt in der Badewanne jede Menge Tomaten und auch eine Leiche wird dort gefunden. Ja, genau da endete der letzte Band, Band 82, und wir mussten warten. Jetzt geht's weiter. Und zwar stürmen jetzt Conan und Sera natürlich ins Bad, um festzustellen, was passiert ist. Und ja, dann gibt es noch eine weitere rote Begebenheit, kann man sagen, bevor wir uns dann im Hausflur wiederfinden, wo wir dann die Kommissarin aus Nagano, wie hieß sie jetzt doch gleich nochmal? Yui Uehara. Genau. Vielen Dank. Die ist jetzt vor Ort und ermittelt und stellt halt die üblichen Fragen, was ist passiert, wo haben sie sich zur Tatzeit aufgehalten? Wo ist die Tatwaffe, wo ist dies, das, alles? Genau. Wer ist schuldig? Wir kennen das, so kommt es halt, die Ermittlungen nehmen ihren Lauf und sie möchte sich dann halt, nachdem die anderen ihr alles soweit erzählt haben, auch nochmal kurz die persönlichen Sachen sozusagen der Leute ansehen. Da wird jedoch nicht besonders, eine Tatwaffe wird da nicht gefunden, nur ein Baseballschläger. Und ja, die Personen mutmaßen dann, es muss diese Frau in Rot gewesen sein, das ist ja die Legende, oder ich weiß nicht, ob man es Legende sagen kann, jedenfalls diese eine Frau, die in dem Wald da rumläuft und Menschen wahllos umbringen sollte. Yui sagt dann allerdings, dass die Polizei in Nagano damals die Leiche gefunden hat und auch per DNS-Test ausschließen konnte, dass die Frau noch lebt. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, wer war das dann? Ja, es geht dann halt mit den Ermittlungen weiter. Sera hat am Tatort eine Tomate mitgenommen und die untersuchen Conlon und Sera später, sind sich dann auch ziemlich sicher, wer der Täter ist, bis dann plötzlich ein Stromausfall kommt und die Sumika, die wir von vorhin schon kennen, plötzlich von einer Person mit einem Messer attackiert wird. Ja, wer das dann letztendlich war, das erfährt man nicht, es war ja dunkel. Die anderen sind natürlich jetzt alle in Panik und vermuten, ja, es war trotzdem diese Frau in Rot, die läuft da immer noch draußen rum und ja, es ist jetzt die Frage, die Szene schwenkt dann auch nochmal zu den anderen beiden Polizisten aus Nagano, Kansuke und Komei, die ermitteln nämlich auch nochmal in diesem Fall, weil sich da noch einige Ungereimtheiten ergeben haben. Ja, und wie jetzt der Fall letztendlich geklärt wird, ob er aufgeklärt wird, ob die Frau in Rot noch am Leben ist und ja, wer, wenn nicht sie, der Täter war, das lest ihr am besten in diesem spannenden Kapitel selbst. Und ja, dann lasst ihr euch doch mal ja sozusagen von Spannung berieseln. Ich muss ja sagen, dass mir der Fall sehr gut gefallen hat. Also ich fand's wirklich richtig spannend, wie das diesmal da so zuging und auch mit den ganzen, ja im Prinzip, der Fall erinnert, sag ich mal, an diesen Einfall mit der Mumie im Wald. Genau, der ja ähnlich spannend war. Und auch das, ja, wieder mysteriöse Fakten oder Fakten um Sera werden bekannt. Wir erhalten die Info, dass sie in Amerika gelebt hat und noch so einige andere interessante Sachen. Und eben auch, dass die Polizisten aus Nagano dabei waren, hat mir sehr gut gefallen und deshalb vergebe ich diesem Fall eine Bewertung von 4 von 5 Tomaten. Gut, dann möchte ich den Fall bewerten. Ich finde, Ende von 1982 und Anfang von hier, von 83, war der Fall super toll. Gegen Ende jedoch ging mir alles etwas zu schnell, ehrlich gesagt. Auf einmal hier, dann haben sie dort ermittelt und dann war auf einmal, dann war das geschehen und dann kommt das noch dazu. Und die Yui, die hat mich eh ein bisschen genervt irgendwie, ehrlich gesagt. Ich war am Ende nicht mehr zufrieden. Insgesamt ist es aber ein starker Fall. Von daher kann ich immerhin noch 3,5 von 5 rote Stiefel geben. Ja, ich schließe mich dir da an. Also habe auch das Gefühl gehabt, am Anfang war es wirklich klasse. Genau wie im letzten Band, hatte ich ja schon im letzten Podcast gesagt, in dem Podcast zu Band 82, dass ich den Fall wirklich, wirklich toll fand, damals, als ich den auf Japanisch gelesen hatte. Jetzt beschleicht mich so ein ähnliches Gefühl, dass man da hätte mehr draus machen können. Absolut. Es waren ja insgesamt 4 Kapitel jetzt. Ja. Ein normaler, klassischer Fall dieser Art hat ja 6 Kapitel. Also eben, fehlen hier praktisch 2 Kapitel. Eins mehr hätte viel geholfen, finde ich. Genau. Eins hätte schon gereicht, 2 wären vielleicht noch besser gewesen. Es gab wirklich eine Menge Mysterien hier, die ganz schnell aufgeklärt werden mussten. Nein, so hat es den Anschein. Hat mir auch nicht so gefallen. Der Anfang war klasse. Und Yui, Kansuke und Komei, die drei aus Nagano, die sind ja berühmt berüchtigt für diese langen, tollen Fälle, wo man abgeschieden ist von der Außenwelt und einfach irgendwas passiert, was früher mit allen möglichen Kommissaren waren. Das wird jetzt mit diesen dreien immer veranstaltet. Beispielsweise die Rote Wand oder was da nicht noch alles war. Also sehr schöne Fälle. Der ist da schon ein bisschen durchschnittlicher, sage ich mal. Auch wenn ich ihn noch über die anderen Fälle, die es sonst gibt, also die normalen Standardfälle, hinausheben möchte, der mir wirklich absolut sehr gut gefallen hat. Auch das Ende war sehr schön, aber irgendwie kam mir nicht so das Gefühl auf, dass es wirklich ein klasse Bombenfall ist. Von daher bleibe ich hier bei 4 von 5 Handys. Also ganz kurz noch, meine Meinung nach, das 4. Kapitel, also das letzte, das war nicht gut. Das war zu schnell einfach alles durchgerattert. Die ersten 3 waren 1A. Und jetzt du, Charlie. Das letzte Kapitel war eine rote Tragödie, oder wie würdest du sagen? In der Tat, das war eine ziemlich rote Tragödie, ja. Ja, bitte, Shadi. Ich persönlich finde den Fall jetzt gar nicht mal so schlecht. Also ich finde auch nicht, dass er zu übereilt war. Zugegeben, er war teilweise etwas schnell erzählt und auch schnell schnell aufgeklärt. Aber ich finde, es hätte sich auch nicht unbedingt so viel ziehen müssen. ich weiß nicht, wenn das sich immer so sehr zieht, dann denkt man sich auch, jetzt gleich habe ich es selbst gelöst, ne? Ja, nee, wirklich. Ja, der Fall, ich persönlich fand ihn recht interessant. Ich fand auch einige Einlagen in diesem Fall sehr interessant, also was nebenher so passiert ist. Und vom Ende her, muss ich sagen, fand ich es auch eigentlich recht gut. Und ich persönlich vergebe auch, sag ich mal, 4 von 5 Bäumen. Ja, dann kann man ja sagen, dass der Anfang des Bandes schon mal ziemlich gut war, von der Bewertung her. Ich würde sagen, wir gehen jetzt schon auch auf den zweiten Fall zu, den stellt uns Jens Philipp vor. Und da wird es kreativ und schreiberisch. Genau, zunächst ist zu Beginn des Falls sind Ran, Sonoko, Sera und Conan zu sehen, die sich noch über den letzten Fall unterhalten, der dann aber recht schnell geklärt ist. Dann beschließt die Gruppe, zu Sera nach Hause zu gehen, sozusagen. Sera wohnt ja noch in einem Hotel, das sie gesponsort bekommt. Sehr nett übrigens. Nicht von Emma, aber... Ausnahmsweise nicht, von ihrem reichen Onkel, meine ich, war das. Ja. Und als sie dann dort in dem Hotel ankommen, auf der Etage, wo Sera eben wohnt, da sehen die dann 3 ungeduldige Personen warten. Die warten auf einen Autor, der Liebesromane schreibt, also den Liebesroman-Autor, der mit seinen Skripten im Verzug ist. Und der meldet sich dann auch recht schnell zu Wort. Ja, dann veranstaltet er ein Wettessen, wo die 3 Personen, die eben unbedingt ihr Skript haben wollen, möglichst viel essen sollen, damit der am meisten gegessen hat, am Ende zuerst sein Skript bekommt. Eine sehr einfallsreiche Idee. Ich weiß nicht, was Aoyama sich dabei gedacht hat. Schade, dass Agasa bei diesem Fall nicht mit dabei ist. Der hätte sein Vergnügen gehabt. Ja, kennt er auch. Adolf Reis, ja. Dann taucht auch noch eine Sekretärin des Autors auf, die dann schon recht bald umgebracht wird. Und als einziger Verdächtiger kommt nur dieser Liebesroman-Autor in Frage, der allerdings zu der Zeit im Bad gewesen sein soll. Also im Bad des Raumes gewesen sein soll, wo die 3 Personen die ganze Zeit gegessen haben und unmöglich da hätte hinauskommen können. Jetzt natürlich die Frage, wie hat dieser Mann das Zimmer verlassen und ein Stockwerk tiefer seine Sekretärin umgebracht? Oder war es vielleicht doch Selbstmord oder was weiß ich? Und auch von der Haupthandlung her gibt es hier einige interessante Aspekte, die man auf jeden Fall nicht außer Acht lassen sollte. Ja, soweit zu dem Fall. Ja, ich fand den Fall recht durchschnittlich, also ein Standard-3-Kapitel-Fall. Diesmal nicht mit 3 Verdächtigen, sondern einem Verdächtigen. Auch mal sehr schön. Hatten wir ja gerade erst im letzten Band jetzt schon wieder so einen Fall. Ja. Finde ich bisschen viel, ehrlich gesagt, um einfach nur mitzurätseln, wie die Tat begangen wurde. Der Täter steht ja praktisch schon fest. Deswegen, ja, ein paar Abstriche. Die Haupthandlung hebt das wieder ein bisschen. Also, oh ja. Alles in allem so 3 von 5 Kuchen, sage ich mal. Standardfall, ganz normal. Schöner Fall. Ja, Standardfall, ja. Aber bei mir ist es die Haupthandlung, die da wirklich mir sehr gefallen hat. Der Fall an sich, das ist ja, wie würdest du irgendwie Videogame dann sagen, what were they thinking? Also, totaler Quatsch. Also ehrlich, Quatsch. Purer Quatsch. Die Haupthandlung aber... 4 von 5. 4 von 5 Mädchen. Also ich fand auch, es war ein durchschnittlicher Fall. Also ich gehe da in Richtung, die Philipp auch geht. Ja, er hat ja schon soweit alles gesagt. Man weiß im Prinzip, wer der Täter ist. Frage ist nur, wie er es gemacht hat. Von daher nicht... war ganz nett mitzurätseln, aber jetzt nicht so spannend, das unbedingt herauszufinden. Nee. Und ja, aber die Haupthandlung, wie gesagt, die geht dadurch enorme Fortschritte oder große Fortschritte. Ja, wenn ich das beides zusammenbringe, hat mir der Fall dann ganz gut gefallen und und ich lande dann im Endeffekt aber auch bei einer, ja, Durchschnittsbewertung von 3 von 5 Sonnenbrillen. Ich persönlich fand den Fall eher auch durchschnittlich, sage ich mal. Also selbst die Handlung des Falls, also die Tat, sage ich mal. Aber wie schon erwähnt, die Haupthandlung dort soll auch, finde ich persönlich, eher im Vordergrund stehen, beziehungsweise das, was sich halt dort abspielt. Ich meine, es ist nicht ohne, man erfährt etwas, was man, ich sag mal, am Ende des Falls erfährt man etwas, wo man sich erstmal denkt, was ist gerade geschehen oder was geht jetzt ab? Daher, oder auch die Tatsache, dass während des Falls selbst, während der Aufklärung eine gewisse Spannung herrscht, nicht aufgrund des Täters selbst, sondern wegen den drumherum, würde ich auch eher sagen, ich vergebe auch eher 4 von 5 Seilen, da mir persönlich das Drumherum mehr gefallen hat als der Fall selbst, aber halt dieses Drumherum und auch die Tatsache, dass die Hauptstory dadurch Fortschritte erlangt hat, hat mir sehr gefallen. Ja, nämlich taucht ja in diesem oder während des Falls ja dieses eine Mädchen auf, was wir hinten im Buchrücken schon bestaunen durften. Ich habe ja von dem Mädchen, also wir haben das Mädchen ja vorher noch nie gesehen in Deutschland. Und das wird ja, wie ich finde, schon mit einem recht guten Schleier eingeführt. Also wie du sagst, man denkt erstmal, was zur Hölle geht hier jetzt gerade ab? Und ich war sehr, sehr angetan und sehr, sehr begeistert. Wie ging es euch dabei? Ja, auf jeden Fall auch super, weil allein schon, dass dieser Charakter, den man noch nie gesehen hat, plötzlich im Buchrücken erscheint. Und ja, ich hab jetzt sozusagen den Überraschungseffekt nicht, da ich den japanischen Manga ja schon kenne, aber ich weiß nicht, wie man sich fühlt. Bei mir war die Überraschung groß. Ja, kann ich mir vorstellen, aber ich habe mich trotzdem sehr gefreut, diesen Charakter dort zu sehen und dann auch, wie er in diesem Fall ja eingeführt wird, so richtig, wir wissen nicht, wer es ist und man kann so aus der Story so seine Gedanken ziehen, mit wem dieser Charakter zu tun haben könnte, da nenne ich jetzt mal so nur so eine Zahl, dass mir so 2 bis 3 einfallen, je nachdem, wie man die Charaktere deutet. Aber ich bin sehr gespannt, wie es mit diesem Charakter weitergeht. Ja, was man meinst, wie viel war ja nicht das, Charakter, sondern das hat er ja anders gemacht. Er hat den, er hat das Mädchen auch gleich mal handeln lassen und urteilen lassen. Also auch wirklich schon Bezug nehmen lassen und sprechen lassen. Und das hat mir sehr gut gefallen in Bezug auf den Fall und in Bezug auf Conan. Ja, du sagtest ja, das Mädchen wurde mit einem Knall eingeführt. Ja. Kann ich durchaus nachvollziehen. Aber ich muss ehrlich sagen, dass mir das alles nicht so ganz gefällt. Also diese Entwicklung, in die diese Haupthandlung jetzt geht, dass da in diese Richtung noch mehr erweitert wird, dass Aoyama dann noch mehr Charaktere einbaut. Zur Erinnerung, er hatte ja im letzten Band hatte er ja den weiteren Bruder von Sera und Akai ins Spiel gebracht. Jetzt kommt hier auf einmal noch ein weiterer Charakter, der offenbar auch irgendwie mit Sera in Verbindung steht. Das ist mir irgendwie schon ein bisschen zu viel, was da irgendwie passiert. Also früher war es ja nur Akai, dann kam Sera dazu, ist ja okay. Mhm. Bruder, irgendwann ist auch mal Schluss, finde ich. Und wenn man so sieht, verstehe ich dich sehr gut, ja. Aber für mich war es so überraschend, wie der neue Charakter gleich eingebunden wird. Da habe ich jetzt nicht so daran gedacht. Klar, die Überraschung ist groß. Und auch, was mit dem Charakter passiert, das ist ja also, wie du sagst, sie handelt gleich und ist voll dabei, aber genial. Es gefällt, also dieser Charakter sagt mir einfach nicht zu, aber wenn man davon absieht, toll gemacht. Aber mir gefällt's nicht. Ich persönlich sehe das nicht so, also ich finde nicht, dass dieser Charakter zu viel ist oder zu wenig. Ehrlich gesagt finde ich ja, dass gerade diese Familie, sage ich mal, eine sehr, sehr, sehr große Rolle wahrscheinlich spielen wird in Bezug noch auf den weiteren Verlauf der Story. Und daher finde ich sie auch nicht überflüssig oder so. Mich interessiert halt eher gesagt noch viel eher, in welchem Bezug sie denn mitspielt und was er sich ausgedacht hat, sage ich mal, was sie quasi macht, weil sie scheint ja auch nicht gerade auf den Kopf gefallen zu sein, sage ich mal. Das macht mir so spannend. Da habe ich mir auch schon meine eigenen Gedanken gemacht. Mal sehen, was da zuschauen für was ist. Ja, die Theorien kannst du ja dann uns im Forum mitteilen. Genau. Sehr gerne. Cornerforum.org. Yeah. Ja. Vorher darfst du aber gerne noch den nächsten Fall vorstellen, in dem es um Conans Detektivlehrmeister geht. Und wer das sein könnte, das darfst du uns gerne erzählen. Ja, sehr gerne. mit diesem nächsten Fall möchte ich gleich fortfahren. Wie du sagtest, geht es um einen Detektiv-Lehrmeister, aber auch um einen Drogendeal. Nämlich sind Colin und die Detective Boys erstmal noch am Rumlaufen. Colin und I lassen nochmal, was ich sehr schön finde an diesem Band, den alten Fall ein wenig Revue passieren. Und dabei stoßen sie mit einem ziemlich fenstermäßigen Typen zusammen. Dieser lässt ein Päckchen fallen, nimmt das wieder mit auf und rennt weiter, wird von zwei Männern verfolgt, die vermutlich Polizisten sind. Ja, Genta war ganz überrascht, was das für ein Päckchen ist. Blätter, getrocknete Blätter, da war mir ja sofort klar, naja, das kann nur bestes Hausschrift sein, allerbester Füßeklasse. Soweit soll es aber dann noch nicht fehlen. Genta hat nicht daran geschnupft und bleibt unversehrt. Allerdings machen sich Colin auf den Weg, wollten sie eigentlich Fußball spielen, finden aber ein Notizbuch. Dieses Rätsel möchte Colin natürlich lösen. Naja, er kommt voran, wird aber dann doch ein wenig stutzig und kommt auch an seine Grenzen. Mitsuhiko, unser schlauer ich wollte jetzt Esel sagen, unser schlauer Fuchs, kommt auf die Idee, einen Lehrmeister anzurufen, und genau dieser ist es, der dann Colin auf die richtige Spur bringt, beziehungsweise, dass sie gemeinsam auf die richtige Spur kommen. Es ist nämlich Heiji Hattori, der sich per Telefon einschaltet, später auch über Skype, Videotelefonie. Sehr gut. Später dann auch über Videotelefonie, wie es scheint. Und so knacken sie das Rätsel und kommen darauf, dass der Drogendeal noch am selben Tag stattfinden soll. Später findet man heraus, unfreiwillig natürlich, dass auch Kasua in den Fall verwickelt sein könnte. Und da es droht, ziemlich gefährlich zu werden, ja, was bleibt Heiji anderes übrig, als sofort einzuschreiten? Das macht er. So, meine Bewertung zum Fall ist folgende. Ich finde, der Fall war sehr gut. Ich habe nicht damit gerechnet, dass auf einmal Heiji auftaucht. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch, dass Kasua augenscheinlich wirklich in Gefahr gerät, dass Heiji und Kasua Sachen Liebe noch einmal vertiefendere Worte finden, sag ich mal. Und dass auch Colin ja sich einbringen kann mit seinem Wissen aus seinen Gegebenheiten, in denen er wohnt, und Heiji bringt das ein, was er dort hat, wo er wohnt. Das finde ich eigentlich ziemlich lustig. Klar, als Deutscher hat man da nicht viel mit einzubringen, aber mir macht sowas Spaß, japanische Gegebenheiten zu lesen und zu erfahren. Auch die weißen Elemente haben ja gut hineingepasst, wie ich finde. Von daher, ich gebe einfach mal 4 von 5 weiße Rosen. Oh, ja, ich bin da etwas anderer Meinung. Oh. Vor allem, da der Miträtselfaktor sehr, sehr gering war. Ja, aber auch dass nur der. Alles andere eben, fand ich gut. Es ging ja viel um Kanji, Hiragana oder keine Ahnung was, um die japanischen Schriftzeichen eben. U-Bahnhöfe in Japan. Genau, um die U-Bahnhöfe auch. Alles Mögliche, womit man eben als deutscher Fan nichts anfangen kann und wo man auch selber überhaupt nicht miträtseln kann. Nee, kann man nicht. Ich lese eben das von Conan und Heiji, wie sie auf ihre ihre Lösung des Falls kommen, aber hab überhaupt gar keine Ahnung, kann das nicht mal ansatzweise nachvollziehen und hab dann am Ende auch schon bisschen übersprungen, was sie denn so erzählt haben, als es dann um die Schriftzeichen ging, und das ist schon ein sehr schlechtes Zeichen. Zwar sind die Hinweise auf die japanischen Gegebenheiten, wie du es nanntest, beispielsweise das mit den Rolltreppen und so weiter, genau, das wusste ich nicht, fand ich sehr, sehr interessant. Ja, eben, genial. Tolle Fakten da drin. Auch, dass Goro Otaki mal wieder mit dabei ist, habe ich auch lange nicht gesehen. Und ja, aber der Miträtselfaktor war doch schon sehr gering und mehr so ein Fall, den man durchgelesen hat, der eben ganz nett war. Bin auch nicht so der große Heiji-Fan, von daher möchte ich hier nur 2 von 5 Tüten geben. Und es sind nicht die Tüten aus der Mondschatteninsel, aus dem verfluchten Flügel. Da muss ich aber doch noch mal kurz einsprechen, denn 2 von 5 ist ja schon miserabel. Bei mir, die hohe Bewertung resultiert bei mir nicht aufgrund des Mitreinzelfaktors, sondern aufgrund dessen, dass Colin und Heiji, also hat mir richtig gefallen, dass beide wirklich ein Team waren, sich gegenseitig beraten haben, hey, hier ist das so, wie ist es denn bei dir, ach so, so machst du es, und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war so für mich das Beste daran. Auch dass Colin, ich wollte es nicht erwähnen, aber Colin wird auch noch ein wenig von den Detective Boys gefopft und mit seinem scheinbaren Unwissen. Ja, das hat mir auch sehr gefallen. War sehr amüsant, aber war nichts für mich, weil man zu viel Hintergrundwissen braucht, meiner Meinung nach. Stimmt ja auch. Ja, dann folge ich mal. Und ich folge, so wie es wieder aussieht, Philipp. Weil, ja, auch ich, mir hat der Fall in dem Sinne auch nicht so zugesagt. Weil halt die ersten Teile sozusagen, die gehen wirklich rein auf diesen japanischen Code mit den U-Bahn-Haltestellen, und ich habe auch versucht, das nachzuvollziehen, aber konnte mir da auch selber, bin da leider selber nicht so ganz durchgestiegen. Von daher, ja, hat mir das in dem Sinne dann eigentlich nicht wirklich Spaß gemacht, das zu lesen, weil ich ein Freund bin von Conan, ich lese und verstehe und kann nachvollziehen. War in dem Fall leider nicht so. Als es dann an den Drogendealer zu finden ging, da wurde das Ganze dann schon wieder etwas spannender. Das stimmt. Sehr spannend, wie ich finde. Also mit Kasuan-Gefahr, war sehr gut. Da war ja allerdings dann auch schon die Hälfte des Falles sozusagen um, und ja, von daher, eine Hälfte des Falls war gut oder besser, die andere hat mir nicht so gefallen, und ja, von daher vergebe ich auch diesmal nur eine Bewertung von 2 von 5 Telefon. Ja, ich persönlich schließe mich der Meinung an, dass ich diesen Fall halt auch nicht sehr überragend fand. Zugegeben, wenn man versteht, was dort, sag ich mal, Sache ist, also wenn man über dieses Hintergrundwissen verfügt, dann ist das ein sehr, sehr, sehr spannender Fall. Aber ich bewerte diesen Fall auch jetzt gerade nicht aufgrund dieses mangelnden Hintergrundwissens von uns oder von mir, sag ich jetzt mal, sondern eher auf die Tatsache, wie der Fall dann, sag ich mal, gelöst wird. Denn ich persönlich bin ja immer noch so jemand, der mag diese Rivalität zwischen Heiji und Conan jetzt in dem Fall. Und ich finde es dann, einerseits ist es cool, wenn sie zusammenarbeiten, aber andererseits hätte ich es halt echt cooler gefunden, wenn also dieser Rivalitätsfaktor weiter da gewesen wäre. Naja, ich meine, es geht ja um Kasua, die in Gefahr ist, und da ist noch keine Zeit mehr. Ja, das weiß man ja aber noch gar nicht zu dem Zeitpunkt. Das weiß man ja gar nicht, das kommt ja erst ganz am Ende, die steht ja dann zufällig auf der Brücke. Das weiß man ja nicht, ne? Deswegen, ich sag mal so, ich fand's halt relativ cool, als halt noch unklar war, wo findet dieser Deal quasi, sag ich denn mal, statt. Ist er jetzt in Tokio? Ist er jetzt da? Ist er jetzt wo? Oder wie auch immer. Cool war auf jeden Fall, dass sie es halt zusammengelöst haben. Aber persönlich, ich habe diesen Rivalitätsfaktor am Ende, sag ich mal, ein bisschen vermisst. Auch wenn ich zugegeben cool fand, als diese, sag ich mal, kleine mysteriöse Pause eingelegt wurde. Deswegen sage ich mal, ich vergebe 3 von 5 Notizbüchern. Mysteriöse Pause. Ja, wunderbar, da haben wir doch alles mit dabei. Gut, dann haben wir schon 3 der 4 Fälle besprochen, die in diesem Band auftauchen. Ein weiterer fehlt noch, der hat diesmal nur ein Kapitel. Die beiden anderen dazugehörigen Kapitel gibt's dann in Band 84, der ja im Juli bei Egmont Manga hier in Deutschland erscheint. Aber zunächst erstmal wird dieses eine Kapitel noch vorgestellt, und das macht Chadi. Bitteschön. Ja, ich persönlich fand dieses Kapitel, sage ich mal, auch, beziehungsweise diesen Fall, wie er jetzt dort eingeleitet wurde, recht interessant. Ich persönlich bin ja auch kein Fan davon, wenn es um die, ich sag mal, Detective Boys an sich so geht. Denn hier befinden sich die Detective Boys und Ran mit Conan zusammen im Baker Aquarium, heißt es hier im deutschen Manga, sag ich mal. Und ja, aber das steht auch gar nicht so im Vordergrund. Klar, man könnte jetzt sagen, der Professor Agassa genehmigt sich mal wieder ungewollt, obwohl seiner, auch wenn er eine Diät hat, mal wieder ein paar Burger, die er sich nicht genehmigen darf, und das rächt sich dann später auch, weil gewisse Personen finden das natürlich dann auch raus. Aber wie gesagt, das steht hier gar nicht im Vordergrund, denn hier geht es eher um, ich sag mal, Erinnerungen. Und zwar waren damals ja Shinichi und Ran zusammen hier in diesem Aquarium gewesen. Die Detective Boys stehen hier aber auch gerade gar nicht mal im Vordergrund, denn in der, ich sag mal, Jetztzeit spielt sich dort aktuell kein Fall ab. Denn hier geht es eher um einen Fall, der in der Vergangenheit liegt. Und zwar als Shinichi und Ran zusammen das Aquarium damals besucht haben. Aufgrund dessen, dass Ran mal wieder einen kleinen, ich sag mal, Verkupplungsversuch zwischen ihrer Mutter und ihrem Vater zu starten hat. Und da brauchte sie Hilfe von Shinichi, denn Sonoko lag erkältet zu Hause und konnte leider nicht helfen. Und ja, aber sie persönlich ist auch ganz froh darüber, dass Shinichi dabei ist, denn ja, wie wir wissen, zwischen den beiden läuft ja was, ich sag mal, beziehungstechnisch, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt ja noch nicht wirklich, aber Ran fragt sich ja jetzt, also während sie an diesen Fall, sag ich mal, denkt, hat Shinichi denn da schon Gefühle für sie gehabt? Ja, nein, weiß man nicht. Die Frage kann man so auch nicht klären. Aber selbst Conan erinnert sich halt auch zur selben Zeit an den Fall. Und das ist auch recht interessant. Das heißt, nicht nur Ran erinnert sich dran, sondern Conan selbst auch. Also beziehungsweise Shinichi. Ist ja, denke ich mal, klar. Ja, auf jeden Fall hat sich denn dort währenddessen, also während Shinichi in dem Fall darauf zu sprechen kommt, dass warum Ran sich denn verspätet habe und was sie denn am Abend vorhabe, denn sie trifft sich dort mit ihrer Mutter zum Abendessen. Das gibt's wieder so eine kleine, ich sag mal, coole Schlussfolgerung von Shinichi, und Ran steht da und versteht überhaupt nicht, wie er denn da drauf kam. Und während dieser Schlussfolgerung, beziehungsweise kurz nach dieser Schlussfolgerung, als er ihr noch mitteilt, aus mysteriösen Gründen, sie solle nicht rennen, und sie ihn dann fragt, ob das ein dummes Wortspiel sei, wegen Ran. Ne? Dass das erst in Kapitel 890 oder so fällt, das ist schon beängstigend von Aoyama. Das ehrlich gesagt, ja, aber ehrlich gesagt muss man ja auch sagen, es spielt ja in der Vergangenheit, ne? Ja, stimmt, ja, also schon ganz am Anfang. Ja. Auf jeden Fall, während er dieses, ich sag mal, Wortspiel bringt, bemerkt er etwas, und zwar ist dort ein Mord, sage ich mal, geschehen. Plötzlich ist dort eine Menschenmasse um eine Person drumherum und keiner weiß erstmal genau, was Sache ist, und Shinichi versucht da vorzudringen und weist Ran dann doch an zu rennen. Und zwar soll sie dann jemanden vom Personal holen, und schnell klärt sich halt, da wurde eine Person ermordet. Und damit endet dieses Kapitel auch quasi schon. Auch und ja, ich persönlich vergebe hier, weil man halt noch nicht so viel weiß, sage ich mal, 3,5 von 5 Burgern. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt darauf, wie dieser Fall denn noch weiter sich entwickeln wird, was man da noch erfährt, wie genau, beziehungsweise was genau sich da noch in der Vergangenheit zugetragen hat, wie sich das auf das Jetzt, sage ich mal, auswirkt. Und ja, dann gebe ich mal weiter. Ja, also viel kann man ja noch nicht zu dem Fall sagen. Er fängt ja, wie gesagt, gerade erst an. Aber ich muss sagen, er gefällt mir schon sehr gut, weil wir auch mal wieder Shinichi zu Gesicht bekommen. Nachdem dann ein paar ja lustige Begebenheiten bezüglich Agasa und Ai wieder mal abgelaufen sind, die auch nicht zu verachten sind. Ja, geht es dann, ja, wie gesagt, wieder mal um Shinichi, und das, ja, gefällt mir sehr gut, ist ja schon länger her, ein Auftritt von ihm. Und was mir eben auch sehr gut gefällt in diesem Auftritt halt, dass Shinichi ja mal wieder an sein, ja, Vorbild sozusagen Sherlock Holmes herankommt, weil er eben auch, wie Shadi schon gesagt hat, Ran einfach mal eben sagt, er sieht sie und sagt, ach, du triffst dich heute Abend mit deiner Mutter, und keiner weiß, wieso, woher weiß er das, warum, keine Ahnung. Und dann erzählt er halt, wie er darauf kommt. Also, ich persönlich mag ja Sherlock Holmes sehr und finde daher diesen Charakterzug sehr schön. Und ja, dann ist ja auch noch interessant, dass dieser Mord halt geschieht und man aber auch im Manga gar nicht weiß, was passiert ist, weil es ja keine Schreianzeichen gibt, sag ich mal so. Zeichen, die auf Schreie hindeuten. Und Shinichi sagt dann nur, ja, er hat's erkannt, weil es so gerochen hat. Am Geruch. Und das, ja, finde ich sehr mysteriös, wie man plötzlich am Geruch erkennt, dass da jemand gestorben ist. Also kann ich mir jetzt noch gar nichts drunter vorstellen. Shiankali. Und ja, da bin ich mal sehr gespannt, wie es weitergeht. Und würde dem Fall aber auch, wie Shadi schon, jetzt eine gute Bewertung mit auf den Weg geben und sag schon mal 3,5 von 5 Fischen ist der Wert. Ja, ich habe mich auch schon auf 3,5 von 5 festgelegt, in diesem Fall Haie. Ich muss sagen, der Fall an sich, ja, ich habe keine Ahnung, weil es ist noch nichts passiert, aber die Rückblende gefällt mir sehr, sehr gut, denn erstens Shinichi, zweitens, genau wie du sagtest schon, Sherlock Holmes. Ich war sofort wieder in Gedanken an die allererste Episode zurückerinnert, als er noch da die ganze Zeit von Sherlock Holmes geschwärmt hat. Das hat er seitdem nicht eigentlich mehr gemacht. Ja, kaum noch getan. Also eigentlich, ja, nur noch so selten, dass das jetzt endlich mal wieder kommt, hat mich sehr gefreut. Von daher bin ich auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Vor allem in Sachen Shinichi und Ran und Totoro und Eri. Der Fall selber ist mir aber jetzt ehrlich gesagt eher egal, muss ich ehrlich sagen. Geruch, na, muss ich schon hinkriegen. Ja. Das macht mich schon. 3 von 5, Haie. Ja, ich find's schön, dass man hier in diesem Fall mal wieder ganz stark die Unterschiede zwischen Shinichi und Conan sieht. Dass Conan ja wirklich mehr der Kleine ist, der sich hinter Kogoro und anderen Personen versteckt und da die Fälle aufklärt. Und Shinichi hier wirklich aggressiv zur Sache geht, ja, direkt schon beim Opfer da ist und auch wirklich ran genau ausschnüffelt, wie warum sie denn heute so daherkommt und dies und das. Also wirklich sehr schön, hat mich auch an Sherlock Holmes erinnert und an die früheren Shinichi-Fälle. Der letzte ist ja schon einige Zeit zurück, war ja Band 72 beim London-Fall, auch ja, mit dem genau. Weinroten Schriftzug vorne drauf. Ja, also hier auch sehr schön, der Fall an sich, kann man noch nicht viel zu sagen. Aber allein, dass Shinichi dabei ist, ist schon wieder sehr, sehr schön. Und ja, ich vergebe 4 von 5 Delfinen. Okay, dann haben wir ja diesmal nur 10 Kapitel dabei, dafür aber noch einige weitere Seiten, die ich jetzt nicht gezählt habe, sind aber schon einige zum Secret Report, beziehungsweise Detektiv Conan, die Geheimakte, wie Egmont Manga es genannt hatte. Einige sehr schöne Seiten, wo viel, viel vorgestellt wird. Was gibt es denn dort alles zu sehen? Ja, also es fängt ja an mit den Charakteren, auch ganz banale Sachen wie die Brille von Conan, seine Frisur, der Tonfall von ihm, die Mode und so weiter. Das geht auf mehrere Charaktere hinaus. Zum Beispiel auch bei Aihaimara. Ran, Detective Voice, Totoro, Masumi, Kaito Kid und so weiter und so fort. Am liebsten gelesen habe ich aber, muss ich sagen, die Character Profiles, wie es da steht, von den Mitgliedern der Schwarzen Organisation. Da war ich nämlich ganz besonders gespannt, was oder wie Aoyama da so vorgegangen ist mit den Konzepten und so weiter, dass zum Beispiel Thorn ja Wermut hast, Fianchi wohl den gleichen Rang wie Jin hat. Das wusste ich vorher gar nicht. Also, wusstet ihr das? Ja, also mir ging es auch ähnlich wie dir. Ich dachte mir, komm, jetzt machst du dieses Conan wirklich schon 7 Jahre, langsam weißt du doch mal alles. Und dann kommt hier dieser Secret Report oder die Geheimakte daher und ich lese wirklich und bin nur am Staunen, was denn da alles drin steht. Ja. Wie du sagtest, die Organisation, da sind zahlreiche neue Informationen, dass Gin und Wodka, wo denn die Designs herkommen, ja, was man ja so gar nicht weiß aus dem Manga. Oder auch bei Okia und Cera einige Sachen, wer die beiden jetzt sind. Ich dachte, das wäre schon lange klar. Also offenbar ja nicht. Naja. Nee. Ein großes Mysterium. Was ich aber ein bisschen blöd fand, war, dass dann am Ende noch Jaiba als Bonus vorgestellt wurde. Ich meine, was soll denn sowas? Also, Detective Conan, die Geheimakte, und nicht. Ist Jaiba dabei in den Short Stories? Nee, in der ersten OVA war er zu sehen. Ja. Sonst glaube ich gar nicht. Gar nicht mehr. Ja, er hat auch 10 Jahre nicht mehr gezeichnet. Ja, also, ich finde es auch super, sozusagen, dieser die Geheimakte. Also, da kam wirklich viele Informationen ans Licht, die man noch nicht kannte, aber auch so Aoyamas Gedanken und wie er sich das so gedacht hat und ja, was so dann auch noch so zu jedem hat er so einen persönlichen Kommentar verfasst, wo man dann auch so manchmal schon am Zeichenaufwand sehen kann, ja, den und den hatte ich schnell fertig, da und da habe ich lange gebraucht und am besten hat mir gefallen der Kommentar zu Wodka, wo er nur schreibt, er ist Jins treuer Gefolgsmann. Also so nach dem Motto, keine Ahnung. Da gäbe es noch viel zu sagen über ihn. So, was sage ich jetzt mal? Wer ist das eigentlich? Also wirklich sehr schön. Und ja, es geht ja danach noch weiter. Was für mich sozusagen ja eigentlich das Highlight der Geheimakte war. Ja, und zwar ist das ein Interview mit Aoyama. Kommt. Ein Exklusivinterview, ja, wie es da steht. Ja, genau, also 2 Seiten Interview gibt's hier, recht klein gedruckt, wie ich finde, aber trotzdem sehr schön, auch aber mit Bildern Inhalt, glaube, ausgeschmückt. Ne? Also viel Text, ja, aber viel Inhalt irgendwie auch nicht. Aoyama eben. Ach so, ja, okay. Ich habe das Gefühl, es ist so ein typisches Aoyama-Interview, ja, genau. Wenn ihr mal wissen wollt, wie Aoyama Interviews beantwortet. Seid ihr hier genau richtig? Also immer, keine Ahnung. Kommt noch. Wartet mal ab. Also was ich ja genial fand, zum Beispiel, als es um Gin und Wodka ging, und dann fragt der das Interview leitet, dessen Name wird ja leider nicht erwähnt, der fragt dann so, im Sommer, das muss doch ziemlich heiß sein für Gin und Wodka. Dann sagt er aber, würden Gin und Wodka ja nur so ein T-Shirt tragen, dann stellen wir ja wohl kaum so bedrohlich rüber, oder? Ja, ja, recht hat er irgendwo, ja. Kommt in Badehose demnächst. Genau. Aber im Schwimmbad, ja. Im Schwimmbad. Der nächste Fall spielt sich dann im Schwimmbad ab, wisst ihr Bescheid. Auch eine sehr interessante Frage mit einer ziemlich, eine Antwort, die einen gar nichts bringt, ist ja, es wird auch gefragt über das Gift, das Aflatoxin für Absatz 9 und seine Nebenwirkungen, für welche Anwendung es denn eigentlich entwickelt wurde. Aoyama sagte nur, das kann ich leider nicht sagen. Wirklich nicht? Die Probleme bei den Aoyama-Interviews sind ja eigentlich die, dass man entweder werden banale Fragen gestellt, zum Beispiel, welchen Kaffee trinken Sie am liebsten? Dann kommt eine Antwort und alle beschweren sich drüber, warum denn diese Frage gestellt wurde. Aber wenn man richtige Fragen stellt, wie hier, das sind ja wirklich fundierte Fragen, auf die man gerne eine Antwort hätte als Fan, dann kommt eben nichts, weil Aoyama das noch zeichnen will oder nichts dazu sagen möchte. Oder er aufgrund, sage ich mal, dieses Interviews, also so kam es mir zumindest vor, er noch quasi Ideen bekommen hat. Weil ja. Ich glaube ehrlich gesagt nicht so ehrlich, so wirklich so, dass er sowas, sage ich mal, schon im Kopf hatte. Beispielsweise das mit dem Gift, ich meine eigentlich, das war erklärt, so zum Teil. Vielleicht nicht unbedingt der Zweck, aber wenn Jin ihn das Gift verabreicht mit der Absicht, ihn zu töten, dann wird ja wohl klar sein, das Gift wurde hergestellt mit der Absicht zu töten. Eventuell noch so zu töten, dass die Leiche nicht mehr auffindbar ist. Naja, interessant finde ich dann aber trotz allem noch, dass auch in dem Interview wieder Sachen aufgegriffen werden, die man eventuell ja schon vergessen haben könnte. Da wäre dann zu nennen diese Itakura-Software, genau da. Ich bin ein, vielleicht haben es welche von euch gemerkt, ja, ich bin ja so ein Itakura-Fan. Als er neulich mal auftauchte wieder in einem Band. Mystery Train. Ich war hin und weg begeistert. Ich hatte Schaum vorm Mund, ehrlich. Das war super. Ja, Nasenblut hattest du, Kevin. Ja, genau. Also ehrlich, ich bin Itakura-Fan. Weil das so diese Episode 333 war, ne? Ja, also, nicht nur auch, dass halt die Tatsache, ja, dass es im Prinzip, es wurde ja nur zweimal, sag ich mal, aufgegriffen und trotzdem wird es als wichtig gesehen. Alles, was mit der Organisation zu tun hat, ist wichtig, im weitesten Sinne. Also, ja. Bis auf wie Wodka unter der Sonnenbrille aussieht. Für den Fragesteller ist das offenbar doch wichtig. Ja. Im Secret Report, auch so ein schwieriges Wort, haben wir dann am Ende noch 3 Seiten, Skizzen von Aoyama, die ich sehr, sehr, sehr schön finde. Normalerweise interessiert mich sowas ja nicht, wie denn die Seiten aussehen in der Rohfassung bei anderen Serien, aber bei Detective Conan hat mich schon brennend interessiert. Jetzt sehe ich das hier das erste Mal und war hin und weg. Ich auch. Also den Fall, den kannte ich ja noch aus dem letzten Band oder vorletzten, ich glaube letzten Band war das, der Kaito Kid Fall, ich glaube letzter und vorletzter Band sogar. Und hier mal zu sehen, wie Aoyama das sich am Anfang ausgedacht hat, das ist schon schön. Also ich habe da wirklich lange vorgesessen, ganz genau geguckt, Details verglichen und ich liebe sowas. Und zu welchem Schluss kamst du? Ja, also ich finde, die fertigen Seiten sehen wirklich besser aus als die Rohfassung. Ach, da wurde doch noch kräftig... Ja, ist klar. Also nicht... Ja, also nicht von den Details her, sondern auch davon, von welcher Seite jetzt Kaito Kid angeguckt wird oder sowas. Dass das eben noch gekonnt umgestellt wurde. Dass das richtig feststeht, ne? Irgendwie so, okay, hier halt mal, da sollte jetzt keine Kid zu sehen sein. Ja, genau. Aber wie genau, das, ich weiß nicht, was du meinst. Dass das Gesamtbild mehr hermacht, so irgendwie. Da auf die Details wurde dann auch noch viel Wert gelegt von Aoyama. Stimmt. Und das hat mir sehr gefallen, dass das noch umgebaut wurde. Klar, natürlich sind die fertigen Seiten besser als die Rohversion. Wäre ja traurig, wenn nicht. Ich fand ja genial den Satz, wo der Aoyama anfängt, da Marco Tokyosuke in dieser Szene besonders cool rüberkommen soll. Ja, die Kommentare sind natürlich auch immer toll. Oder wie er dann so typische schreibt. Aoyama-Kommentare, einfach perfekt damit passt. Damit die Leute auch wissen, was es im Einzelnen ist, habe ich da noch so ein paar Notizen dran gemacht. Das sind Pistolenkugeln, das ist der Edelstein und so. Aber ich finde es vor allem ja auch sehr faszinierend, wie man, wenn man sich das mal so ansieht, diese Rohfassung besteht ja eigentlich nur aus Kreisen und so Dreiecken und am Ende kommt da so ein richtiger Mensch und so, also einfach faszinierend, was daraus so wird. Also abschließend können wir, denke ich, sagen, großen Dank an Ema, dass sie auch hier sich dazu entschieden haben, nicht einfach mal ein paar Seiten auszuschneiden, sondern den Secret Report mit übersetzen haben lassen und auch beibehalten haben, auch in der deutschen Version, großartige Einblicke, die ich wirklich nicht missen möchte. Ihr hört unsere Faszination vielleicht heraus, aber wer das auch mal sehen will, der kann sich entweder den Band bald schon kaufen oder aber er schaut auf conannews.org vorbei. Dort gibt es unsere exklusive Vorschau mit Einblicken in den Secret Report. Wir haben euch ein paar Bilder vorbereitet, da könnt ihr euch mal informieren. Allerdings haben wir immer noch etwas für euch, nicht wahr, Olli? Ja, was wäre denn so ein Conan-Band ohne der Verweis auf einen weiteren Detektiv? Und dieses Mal ist es sehr interessant, den Charakter könnten der eine oder andere von euch vielleicht sogar schon kennen, denn es geht um Hotaro Oreki und das ist der Hauptcharakter aus einem, auch hierzulande bekannten Manga, der bei Tokyopop erscheint und zwar ist das Hyuka. Und zwar geht es darum, um den Hotaro, das ist so ein gemütlicher Mensch, dessen Motto ist, tu nur das Nötigste und mach bloß nicht so viel und ist eigentlich so ein eher fauler Mensch, wird dann durch seine Schwester dazu animiert, in einem Club seiner Schule zu besuchen, den Literaturclub, und da tritt auch Eru Chitanda ein und die ist so eine aufgeweckte Person, die ist neugierig, will alles rausfinden und sorgt dann sozusagen immer dafür, dass der Club Fälle bekommt und die klären die dann zusammen auf und der Hotaro hat am Anfang überhaupt keine Lust dazu und er ist dann aber derjenige, der das halt mit Beobachtungsgabe und brillanten Schlussfolgerungen dann halt alles aufklärt. Ja, also von daher hier mal eine Empfehlung, die wir deutschen Manga-Fans durchaus sogar in Erwägung ziehen können, indem wir nämlich dann einfach neben dem Detektiv Conan Band 83 auch noch den Bann von Hyuka kaufen. Ja, jetzt hast du fast mehr dazu erzählt, als es dauern würde, das Detektivlexikon einfach durchzulesen. Aber ja, natürlich trotzdem sehr interessant. Weil es einfach so interessant ist, dass man sozusagen ein Manga sozusagen schon kennt. Ja, auf dem Kollegen aufmerksam macht, ne? Er macht ja auf einen Manga im Zeichner-Kollegen aufmerksam damit. Ja. Hey, bei meinem Kumpel erscheint Yoga, kauf mal. Hab ich jetzt so gar nicht herausgelesen, dass es auch in Deutschland erscheint. Ich hab die Mangas, wie gesagt, hier in meinem Mystery-Regal stehen. Deshalb war ich auch da sehr, dachte ich beim Lesen so, ey, das kennst du doch. Apropos Werbung für andere Manga, hinten gibt's ja wieder noch einige Verweise auf Kaito Kid, die Special Romance Edition habe ich mit dabei und noch drei andere Manga, die auch bei EMA erscheinen, also für jeden was dabei. Die Werbung natürlich wie immer. Und ja, diesmal das erste Mal mit dabei Inuyasha, die New Edition. Glaube ich das erste Mal diesmal, ne? Das weiß ich gar nicht. So genau schaue ich mir die Werbung nie an. Ach so, aber auf den Schreibfehler achten. Genau, bei Kaito Kid steht immer noch Kaito Koruba und nicht Kuroba. Ewiger Fehler. Ja, na gut. Am Ende noch der Hinweis darauf, dass man die Band nicht von hinten lesen soll. Ich denke, das ist bei Band 83 mittlerweile klar. Aber trotzdem, wer mit dem Band anfängt. Schade, hat es falsch gemacht. Oh Scheiße. Stopp! Ich glaube, fängt von hinten an, hä, wer ist dieses Mädchen? Ja. Ach, da taucht das erste Mal auf. Komm. Ja, da ist ja Werbung. Finde ich toll. Ja, gut, dann kommen wir nochmal am Schluss dieses Podcasts zu einer abschließenden Bewertung des gesamten Bandes. Wie fandet ihr denn alle 10 Kapitel, den Secret Report und diesen ganzen Haufen Papier zusammen? Was ist eure Meinung? Super. Also, nur die Kapitel, 3,5 von 5, nur der Secret Report, 5 von 5 und insgesamt 4 von 5, 4,5 von 5. Ja, ich schließe mich da an, also die Fälle sind ganz ordentlich, nicht Durchschnitt, bis über dem Durchschnitt, genau wie du sagtest, so 3 bis 4, eher 3 als 4. Und der Secret Report ist 1A plus mit absolutes Muss, wenn der nicht dabei gewesen wäre, hätte ich gesagt, ach komm, den Band, der, ja, kann man haben, muss man nicht. Vielleicht wegen der Haupthandlung in der Mitte. Einigermaßen wichtig. Das Mädchen. Ja, ansonsten der Secret Report, den sollte jeder wirkliche Detective Conan-Fan kennen. Unbedingt kaufen, in die Sammlung stellen und vorher natürlich lesen. Also klar. Genau. Da ja auch, wie gesagt, jede Menge Fälle dabei sind. Und für jeden Typ, sage ich mal, was dabei ist. Wir hatten ja schon die unterschiedlichsten Meinungen hier gehört eben gerade. Ja, daher sind die Fälle spannend bis nicht so spannend, je nachdem. Der Secret Report ist absolutes Wissen für jeden. Da muss jeder mal reingelesen haben, sich die Zeichnungen angesehen haben. Also von daher eine glatte Kaufempfehlung und eine Gesamtbewertung von 4 von 5 Geheimakten. Ich hätte es ganz vergessen, natürlich auch 4 von 5 Brücken, die man ja vorne auf dem Cover sieht. Ja, ich persönlich finde den Manga, also diesen Manga-Band, ehrlich gesagt, ich finde, den kann man sich auf jeden Fall gut durchlesen. Die Fälle, ehrlich gesagt, zum Teil eher überflüssig. Ich persönlich sehe da fallmäßig, sage ich mal, Conan eher bei so einem kleinen Story-Tief, sage ich mal, so ein bisschen. Also jetzt ist erstmal so, ich sag mal so, nach dem, was da jetzt so passiert, ist es eher mal wieder so ein bisschen ruhigere Atmosphäre, obwohl man kann ja nicht unbedingt sagen ruhiger, weil bei Conan ist ja nie ruhig, wenn da gerade jemand gestorben ist. Aber ich sag mal, es geht, Story, Hauptstory technisch, also um die Organisation geht es derzeit halt eher weniger, was ich leicht schade finde, aber ich finde auch, wie die anderen schon erwähnt haben, das Hintergrundwissen, was hier vermittelt wird über beispielsweise diesen Secret Report oder auch diese kleine, auch witzige, ehrlich gesagt, dieses kleine witzige Vorwort, fand ich auch schon recht super, ehrlich gesagt. Und ja, ich persönlich würde dem Manga halt auch, also diesen Band, eine Bewertung von, ja, auch 4 von 5 geben. 4 von 5, sage ich jetzt einfach mal, Tomatenbrücken. Aus Tomaten bestehende Brücken, genau. Ja. Gut, genau. Wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Haben alles besprochen, was es zu besprechen gab. Nochmal herzlichen Dank an Egmont Manga für die Bereitstellung der Manga. Super. Hat uns sehr gefreut. Ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß. Und ja, ich verweise auf Twitter, twitter.com/connennews, unser Twitter-Account, facebook.com/connennews, unser Facebook-Account, youtube.com/connennews, unser YouTube-Account. Auf iTunes sind wir als Connencast zu finden, connennews.org, connenwiki.org, connenforum.org und so weiter und so fort. Ihr kennt das Ganze, unsere Seiten, wo ihr uns findet. Ja, vielen Dank an Charlie wieder mal für die Teilnahme, natürlich auch bei Kevin und Olli, dass ihr heute dabei wart, um den Band vorab durchzusprechen. Und in diesem Sinne, macht's gut. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, auch ich verabschiede mich von euch und ja, vielen Dank nochmal an EMA für die Vorfreude des Lesens schon vor Erscheinungsdatum und ich hoffe, wir haben euch durch diesen Cast die Vorfreude am Lesen ebenfalls gesteigert. Danke EMA, danke Mitsprecher, danke Zuhörer. Huhu. Ich bedanke mich ebenfalls bei EMA für die Bereitstellung des Manga-Bandes und ebenfalls auch dafür, dass ich wieder mal dabei sein durfte. Hat mich sehr gefreut. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Selbstdurchlesen des Bandes und verabschiede mich damit. Tschüss! Charlie? Haha! Nein, sein Tunnel! Herrlich! Charlie, dein Einsatz! Es ist wirklich lustig, also ich musste auch sehr lachen. Ich hatte es auch amüsiert, muss ich zugeben. Oh, sogar dich, ja? Dann war es gut, dann war es gut, ja. Dann auch. Dann war's also, gut. Also, komm. Super.